Ich latsche und latsche die ganze Zeit, die Lust ist weg, der Weg ist weit. Wohin ich will, das weiß man nicht, Schmerz verzerrt mir das Gesicht. Ihr gebt den auf die Fresse! Ist es hier nun mal recht und Gesetz? Wer am besten lacht, der lacht zuletzt. Sollte er sowas wie Spaß empfinden, begeht er eine der Gesetzessünden. Und dann gibt es auf den Kopf und dann gibt es ins Gesicht noch einen Tritt in den Popo und dann kommt er vors Gericht. Doch das gibt es leider nicht aufgrund von Generalverzicht. Auf ihn ab.